Erster im 25. Jahr unserer Gefangenschaft, am 10. Tag des ersten Monats und 14 Jahre nach der Eroberung der Stadt, ergriff mich an diesem Tag die Kraft des Herrn und brachte mich dorthin. Zweiter in einer göttlichen Vision brachte er mich ins Land Israel und setzte mich auf einen sehr hohen Berg, wo ich gegenüber etwas sah, das wie eine Stadt aussah. Dritter, als er mich dorthin gebracht hatte, erschien ein Mann, der wie Bronze aussah, er hielt einen Leinenfaden und einen Messstab in der Hand und stand am Tor. Vierter, der Mann sagte zu mir, Menschensohn, sieh genau hin, höre gut zu und achte auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du wurdest hierher gebracht, damit ich es dir zeige, du sollst alles, was du siehst, dem Volk Israel erzählen. Fünfter, um den Tempel herum gab es eine Mauer. Der Mann hatte einen Messstab, der 6 Ellen lang war, wobei eine Elle einer gewöhnlichen Elle und einer Handbreite entsprach. Er maß die Breite der Mauer, die eine Stablänge betrug, und auch die Höhe, die ebenfalls eine Stablänge war. Sechster, danach ging er zu einem Tor, das nach Osten zeigte. Er stieg die Stufen hinauf und maß die Schwelle des Tors, sie war eine Stablänge breit. Siebter, er maß auch die Nische, die eine Stablänge lang und eine Stablänge breit war. Zwischen den Nischen waren 5 Ellen, und die Schwelle des Tors neben der Vorhalle auf der Innenseite war ebenfalls eine Stablänge. Achter, danach maß er die Vorhalle des Tors. Neunter, sie war 8 Ellen lang, und ihre Pfeiler maßen 2 Ellen, die Vorhalle des Tors zeigte nach innen. Zehnter, das Tor hatte 3 Nischen auf jeder Seite, die alle die gleichen Maße hatten. Auch die Pfeiler auf beiden Seiten waren gleich groß. Elfter, er maß die Breite des Toreingangs, die 10 Ellen betrug, und die Länge des Tors, die 13 Ellen maß. Zwölfter, vor den Nischen gab es eine Begrenzung, die auf jeder Seite eine Elle breit war. Die Nische selbst maß auf jeder Seite 6 Ellen. Dreizehnter, er maß die Breite des Tors von einem Nischendach zum gegenüberliegenden, sie betrug 25 Ellen. Vierzehnter, die Toreingänge lagen sich gegenüber. Er maß die Pfeiler, die ringsherum 60 Ellen hoch waren, bis zum Pfeiler des Vorhofs. 15. Von der Stelle vor dem äußeren Eingangstor bis zur Halle des inneren Tors maß er 50 Ellen. 16. Das Tor hatte ringsherum Fenster, die schräg zu den Nischen und Pfeilern nach innen zeigten. Auch die Vorhalle hatte ringsum Fenster nach innen, und an den Pfeilern waren Palmenbilder. 17. Danach brachte er mich in den äußeren Vorhof. Dort gab es Kammern, und der Vorhof war ringsherum mit Steinplatten gepflastert, 30 Kammern lagen an diesem Pflaster. 18. Das Steinpflaster befand sich entlang der Seitenwand der Tore und entsprach deren Länge, dies war das untere Pflaster. 19. Er maß die Breite des Vorhofs von der inneren Vorderseite des unteren Tors bis zur Außenseite des inneren Vorhofs, sie betrug 100 Ellen. 20. Er maß auch die Länge und Breite des Tors am äußeren Vorhof, das nach Norden zeigte. 21. Es hatte 3 Nischen auf jeder Seite, und seine Pfeiler sowie seine Vorhalle hatten die gleichen Maße wie das erste Tor. Die Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. 22. Seine Fenster, seine Vorhalle und seine Palmenbilder hatten die gleichen Maße wie das Tor, das nach Osten zeigte. Man stieg 7 Stufen hinauf, um zur Vorhalle zu gelangen. 23. Das Tor zum inneren Vorhof entsprach den Toren im Norden und Osten. Er maß von Tor zu Tor 100 Ellen. 24. Danach führte er mich nach Süden, wo ein Tor nach Süden zeigte. Er maß dessen Pfeiler und Vorhalle nach den bereits genannten Maßen. 25. Es hatte ringsherum Fenster, auch in der Vorhalle, die den bereits erwähnten Fenstern glichen. Die Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. 26. 7 Stufen führten hinauf zur Vorhalle, die an ihren Pfeilern auf jeder Seite Palmenbilder hatte. 27. Ein Tor zum inneren Vorhof zeigte nach Süden. Er maß von einem Tor zum anderen in südlicher Richtung 100 Ellen. 28. Danach brachte er mich durch das Südtor in den inneren Vorhof und maß das Südtor nach den bereits erwähnten Maßen aus. 29. Seine Nischen, Pfeiler und seine Vorhalle hatten ebenfalls diese Maße. 30. Es hatte ringsherum Fenster, auch in der Vorhalle. Die Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. 31. Seine Vorhalle zeigte zum äußeren Vorhof und an seinen Pfeilern waren Palmenbilder. 8 Stufen führten hinauf. 32. Er brachte mich zum Tor, das nach Osten zeigte, und maß es nach denselben Maßen aus. 33. Seine Nischen, Pfeiler und seine Vorhalle hatten die gleichen Maße. Es hatte ringsherum Fenster, auch in der Vorhalle. Die Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. 34. Seine Vorhalle zeigte zum äußeren Vorhof und an seinen Pfeilern waren auf beiden Seiten Palmenbilder. 8 Stufen führten hinauf. 35. Danach führte er mich zum Nordtower und maß es nach denselben Maßen aus. 36. Seine Nischen, Pfeiler und seine Vorhalle wurden gemessen und es hatte ringsherum Fenster. Die Länge betrug 50 Ellen und die Breite 25 Ellen. 37. Seine Vorhalle zeigte zum äußeren Vorhof und an seinen Pfeilern waren auf beiden Seiten Palmenbilder. 8 Stufen führten hinauf. 38. Dort gab es eine Kammer, deren Eingang sich an den Torpfeilern befand, dort sollte man die Brandopfer reinigen. 39. In der Vorhalle des Tors standen auf jeder Seite 2 Tische, auf denen man die Brand-, Sünd- und Schuldopfer schlachten sollte. 40. An der äußeren Seitenwand, nördlich des Toreingangs, standen 2 Tische und an der anderen Seitenwand der Torvorhalle standen ebenfalls 2 Tische. 41. Insgesamt waren es 8 Tische, 4 auf jeder Seite der Seitenwand des Tors, auf denen die Opfer geschlachtet wurden. 42. 4 dieser Tische waren für die Brandopfer. Sie waren aus Quadersteinen, 1,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1 Elle hoch. Auf diesen Tischen sollte man die Werkzeuge ablegen, die man zum Schlachten der Brand- und Schlachtopfer benutzte. 43. Ringsherum waren Ränder von einer Handbreite an der Innenseite angebracht, und auf die Tische sollte das Fleisch der Opfergaben gelegt werden. 44. Über den Tischen gab es Dächer, um sie vor Regen und Hitze zu schützen. Danach führte er mich in den inneren Vorhof, wo 2 Kammern waren. Eine Kammer befand sich an der Seitenwand des Nordtors und zeigte nach Süden. Die andere Kammer war an der Seitenwand des Osttors und zeigte nach Norden. 45. Er sagte zu mir, diese Kammer, die nach Süden zeigt, ist für die Priester, die im Tempel dienen. 46. Die Kammer, die nach Norden zeigt, ist für die Priester bestimmt, die am Altar dienen. Das sind die Söhne Zadoks, die als einzige von den Söhnen Levis dem Herrn dienen dürfen. 47. Er maß den Vorhof aus, er war 100 Ellen lang und 100 Ellen breit, also quadratisch. Der Altar stand vor dem Tempel. 48. Danach brachte er mich zur Vorhalle des Tempels und maß die Pfeiler der Vorhalle, die auf jeder Seite 5 Ellen breit waren. Die Breite des Tors betrug 14 Ellen und die Seitenwände des Tors waren auf jeder Seite 3 Ellen breit. 49. Die Vorhalle war 20 Ellen lang und 12 Ellen breit. Man stieg 10 Stufen hinauf, um sie zu erreichen. An den Pfeilern gab es auf jeder Seite eine Säule.